Erster, alle Völker sollen Gott loben. Alle Menschen sollen ihn preisen. Zweiter, seine Liebe zu uns ist sehr groß. Gott ist für immer treu. Lobt den Herrn.